Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Wenn es nach Forschungspolitikern und Informatikprofessoren geht, soll künstliche Intelligenz der neue Exportschlager der Bundesrepublik werden. Die Hoffnungen sind groß, die Euphorie gigantisch. Aber das war schon vor mehr als 30 Jahren so. Schon in den 80er Jahren gaben Informatiker vollmundige Versprechen ab, die sie dann nie gehalten haben. Was kann man von den neuen Ankündigungen erwarten? Künstliche Intelligenz oder künstliche Dummheit? Ein Beitrag von Maximilian Schönherr. Da kämpfe ich zum Beispiel immer mit Artefakten. Mario Klingemann. Die haben mich jetzt irgendwie die letzten 2 Jahre begleitet. Das heißt, ich trainiere ein Modell und irgendwann lernt es was Falsches. Er ist kein Programmierer, sondern Künstler. Dann hat es wie so eine fixe Idee. Und dann hat man beispielsweise da, wo die Nase ist, immer einen ganz komischen Glitch oder ein gemeines. Also, und das ist dann wirklich so in diesem Modell, hat sich reingefressen, dass es auch nicht mehr rauszubekommen ist. Also man kann es dem auch nicht mehr abgewöhnen. Mario Klingemann spricht nicht von künstlicher Intelligenz, sondern von neuronalen Netzen. Das sind für ihn frei verfügbare Computerprogramme, die er mit Hunderten von Bildern füttert, um schließlich fantastische neue Bilder zu erzeugen. Das ist Maschinenlernen in künstlicher Reinstform. Während Klingemann eine Ausstellung mit seiner Kunst in Seoul in Südkorea eröffnete, boten 3 ähnlich arbeitende Franzosen ein so geschaffenes Bild, eingerahmt über das Auktionshaus Christie's, zum Verkauf an. Es zeigt einen Geistlichen des 18. oder 19. Jahrhunderts, dem die Programmierer den Namen Edmond Bellamy gegeben haben. Das Licht in dem Gemälde erinnert an Rembrandt, die Abstraktion an Picasso oder Dali. Signiert ist das von künstlicher Intelligenz erzeugte Werk unten rechts mit einer mathematischen Gleichung, dem algorithmischen Herzstück des neuronalen Netzes. Die Franzosen hatten darauf gehofft, das Bild für ein paar tausend Euro zu verkaufen. Es erzielte bei der Versteigerung aber fast 400.000 Euro und war damit eine Sensation in der Kunstwelt. Der erste hochpreisige Verkauf eines von künstlicher Intelligenz gemalten Bilds. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ebenfalls recht herzlich in Duisburg zu der Einführungsvorlesung Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz war ein Hype der 1980er Jahre. Normalerweise dauert dieser erste Teil, den ich hier vortragen werde, ein Semester, etwa 4-stündig. Hier zu hören Jörg Siegmann in einer Vorlesung von 1985. Der Nachteil daran ist, dass man ja nicht mehr sieht, was man mit diesen Methoden eigentlich machen kann. Siegmann hat das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gegründet. Fähigkeiten auf den Computer zu bringen, die jedenfalls bisher nur Menschen vorbehalten waren. Und hier der Computerwissenschaftler Marvin Minsky in einer Fernsehshow. And it was a learning machine that simulated 40 neural synapses and diese Wissenschaftler sahen wie viele andere voller Optimismus eine Gesellschaft von Maschinen heraufziehen, die unsere Gehirnfunktionen nachahmen, ja toppen können. So now we're in a new phase where we're trying to see how Minsky sprach von Robotern, die unsere Kinder sein werden, also wir, die Eltern von digitalen Maschinen. Ganz typisch für die Zeit ist, wie der Amerikaner das menschliche Gehirn als Datenverarbeitungsmaschine definiert. Unser Gehirn arbeitet ziemlich elegant, sagt Minsky. Bei einfachen Problemen mit vielen Daten arbeitet es parallel. Bei komplexeren arbeitet es seriell. Unser Vorderhirn ist ein serieller Computer, alles dahinter ist ein Parallelrechner. Viele waren von den Möglichkeiten der ersten Personal Computer so geblendet, dass es für sie nur eine Frage der Zeit war, bis man Roboter mit menschlicher Intelligenz ausstatten konnte. Die KI-Bewegung kassierte erhebliche Fördergelder auch in Deutschland und scheiterte auf ganzer Linie. Ende der 1980er Jahre zogen sich die Forscher ernüchtert auf den Begriff des Expertensystems zurück. Für bestimmte Fragen könne man Computer nutzen, die dann zwar keine menschliche Intelligenz besäßen, aber auf ihrem Gebiet gut seien. Die Intelligenzdiskussion versandete. Praktische Dinge wie Datenschutz, Hacking, die Anfänge des World Wide Web erdeten all die Spinner in Anführungszeichen von damals. Marvin Minsky hatte vieles ganz richtig gesehen, aber er starb 2016 ohne gesellschaftlichen Heiligenschein. Die künstliche Intelligenz war in Misskredit gekommen. Zweierlei war notwendig, damit der Begriff heute wie neu wirkt. Erstens das Vergessen. Wir haben eine Generation von Informatikern, die mit Computern aufgewachsen ist und den Hype von früher allenfalls vom Hörensagen kennt. Zweitens setzten diese Forscher quasi lautlos, oft aus Zeitvertreib, neuronale Netze ein, um einmal zu gucken, was diese, gefüttert mit vielen Daten, so tun können. Neuronale Netze hatte schon Marvin Minsky in den 1950er Jahren eingesetzt, mit den Computern der jüngsten Zeit aber machen sie plötzlich richtig Sinn. Die neue Entwicklung der KI, wie künstliche Intelligenz abgekürzt wird, bereitet vielen Angst. Diesmal aber keine Science-Fiction-Angst, sondern anfassbar real. Der Schufa-Score ist ein sehr klassisches Problem. Individual Pricing oder Dynamic Pricing ist ein neues Verfahren oder automatisierte Personalauswahl ist ein neuer Punkt oder eben Einschätzung von Straftätern für Rückfallwahrscheinlichkeit ist ein neuer Anwendungsbereich. Oder Auswahl von Studienkandidaten aufgrund charakterlicher Merkmale, die aus irgendwie zusammengesetzt werden, ist was anderes. Die Auswahl nach Studienkandidaten aufgrund der Abiturnote, die kennen wir seit längerem. Der Leiter des Instituts für Rechtsinformatik an der Universität des Saarlandes, Georg Borges. Die künstliche Intelligenz ist in die neue Datenschutzgrundverordnung der EU eingeflossen. Demnach hat jeder Bürger ein Auskunftsrecht über den Algorithmus, also das mathematische Verfahren, welches einer Entscheidung über ihn zugrunde lag. Die Schufa gibt keine Auskunft über ihre eingesetzten Verfahren. Google kann angeblich keine exakte Auskunft darüber geben, warum sein selbstlernendes System in 99% der Fälle Fotos richtig verschlagwortet, also einschätzt, aber in einem jungen Pärchen aus Südafrika zwei Gorillas sah. Tesla hat große Schwierigkeiten herauszufinden, warum sein teilautonom fahrender Wagen in einen querstehenden LKW hineinfuhr. Die Software hatte den Anhänger für eine Brücke gehalten, unter der es hindurchfahren wollte. Ist diese Schwierigkeit, mit diesem seltsamen Code umzugehen, nicht deprimierend für einen Juristen? Es ist genau andersrum. Gerade weil es eine Maschine tut, haben wir zum ersten Mal die Chance, an den Kern der Entscheidung vorzudringen. Und das Bedürfnis ist natürlich da. Wenn wir einen Menschen haben, so wissen wir, dass wir in dessen Hirn nur schlecht reingucken können, jedenfalls Stand heute. Also tun wir es auch nicht und wir verlangen nur, dass er nicht mit der Person, über die er urteilt, verwandt ist und sonst einen Interessenkonflikt hat. Aber bei der Maschine haben wir die Chance zu schauen, aufgrund welcher Grundlage und nach welchen Parametern die Maschine entscheidet. Das heißt, wir haben Sehnsucht nach einem Plus an Gerechtigkeit und das wollen wir ausschöpfen. Und wenn man sich das Thema Diskriminierung anschaut, so haben wir bisher kein Material gefunden. Ja, wenn der Vermieter sagt, an Neger vermiete ich nicht, dann ist das ein einfacher Fall. Aber ansonsten wissen wir ja nicht, was in des Vermieters Kopf vorgeht, wenn er uns die Wohnung verweigert. Bei einer Maschine können wir da näher hinschauen. Wie geht man dann aber damit um, wenn die Maschine eine Fehlentscheidung trifft? Ein Pflegeroboter, der brav seine Dienste tut, aber eines Tages einen Hammer greift und den Patienten damit auf den Kopf schlägt. Jetzt sind wir beim Kern der Geschichte. Wenn ich mit einem primitiven Instrument arbeite, dann ist die Zurechnung relativ schnell geschehen. Wenn ich jetzt einen mit einem Hammer auf den Kopf schlage, dann wird jeder sagen, das war der Borges, denn der hat den Hammer geführt. Wenn ich aber ein komplexes, autonomes System habe, das alles Mögliche macht, das aber dann unvorhergesehen zum Hammer greift und dem jemand über den Kopf schlägt, dann ist die Frage, ob das meine Tat war, schon eine ganz andere. Und diese Frage der Zurechnung, die kennt das Recht bisher nicht in dieser Komplexität, weil wir bisher immer weniger komplexe Maschinen hatten, wo sich die Frage einfacher gestellt hat. Deswegen ist das eine neue Frage und eine durchaus erhebliche Herausforderung für das Recht. Borges gehört, wie sein Kollege Christoph Sorge, zum Arbeitskreis der Bundesregierung über künstliche Intelligenz. Christoph Sorge ist einer der wenigen deutschen Juraprofessoren, die von der Informatik herkommen. Was sagt er zur Zurechnungsfähigkeit eines selbstlernenden Systems? Kann man es vor Gericht ziehen und verurteilen? Das neuronale Netz kann ich schon mal nicht einsperren und ich kann es auch nicht auf Schadensersatz verklagen, denn es hat kein Vermögen. Muss ich daran etwas ändern? Muss ich das neuronale Netz dann mit einem Vermögen ausstatten? Wahrscheinlich nicht, aber es ist ein Gedanke, der schon Leuten gekommen ist. Und dann die nächste Frage, na, derjenige, der den Algorithmus entworfen hat oder derjenige, der ihn mit Trainingsdaten gefüttert hat, da traue ich mir ehrlich gesagt die Antwort auch noch nicht ganz zu. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Zunächst mal muss klar sein, die unmittelbare Zurechnung, die wir beim Hammer, vom Menschen geführten Hammer haben, die wird es so nicht mehr geben. Ja, die andere Frage ist, wer haftet dafür? Und da sind wir jetzt an verschiedenen Haftungskonzepten. Das gibt es in Deutschland nach deutschem Recht für das Auto. Der Halter haftet sehr streng. Frage, gilt das auch für den Staubsaugerroboter? Ich meine nicht. Und jetzt haben wir zwei Lösungen, die unterschiedlich sind und unterschiedliche Anwendungsfälle haben. Und die Frage ist, welches Konzept gilt für welche Art von Maschine? Georg Borges spricht in dem Vergleich von Autos mit Menschen am Steuer. Autonom fahrende Autos lassen sich wie der selbstständig ins Freie rollende Staubsaugerroboter mit gängigen Haftungsfragen und Gesetzen nicht in den Griff bekommen. Und da geht es auch um ethische Fragen. Der Wirtschaftswissenschaftler Andreas Wagener in einer Vorlesung an der Hochschule Hof. Wir sind im selbstfahrenden Auto, ich habe mir ein selbstfahrendes Auto gekauft. Und jetzt sitze ich da hinten im Fond und da vorne läuft jemand über die Straße. Der Bremsweg ist zu kurz, das heißt, das Auto kann nicht mehr bremsen, wenn es weiterfährt, sind die da vorne über die Straße laufen tot. Jetzt könnte die künstliche Intelligenz aber auch sagen, da vorne sind drei Leute, sorry, du bist alleine, ich steuere das Auto gegen die Wand, dann bist nur du tot. Das ist ein Lieblingsdilemma all derjenigen, die über die Folgen von künstlicher Intelligenz nachdenken. Es bringt den aktuellen Stand der KI auf den Punkt und beschäftigt deswegen nicht nur Juristen und Versicherungsmathematiker, sondern auch Ethiker. Katrin Misselhorn etwa. Sie leitet den Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie an der Universität Stuttgart. Ich selber bin da sehr skeptisch, was die Möglichkeit angeht, dass Maschinen über den Tod von Menschen entscheiden. Ich halte das für moralisch problematisch. Und es gibt eine Parallele zwischen den Kriegsrobotern und dem autonomen Fahren und die wird eben gerade darin gesehen, dass die autonomen Fahrzeuge, wenn sie in solchen Situationen entscheiden sollen, auch sowas wie eine Targeting-Funktion haben müssen. Also sie müssen dann eine Person aufgrund bestimmter Merkmale auswählen, die sie dann anfahren. Während die meisten Rechtsinformatiker dieses Dilemma spannend finden und in irgendeiner Form in eine KI-Gesetzgebung einbinden möchten, sieht die Stuttgarter Philosophin hier eine Grenze überschritten. Wenn es eine Lösung dieser Fragen nicht gibt oder wir es nicht richtig finden, einer Maschine diese Entscheidung zu übertragen, müssen wir nochmal überdenken, ob wir in diesem Bereich autonomes Fahren überhaupt Autonomie wollen. Und ich selber trete da eher für das assistierte Fahren ein und halte es nicht für richtig, den Weg zum vollautonomen Fahren einzuschlagen. Damit steht Katrin Misselhorn unter Ethikern nicht allein, unter Technikern aber schon. Auch die Politik fördert das autonome Autofahren mit künstlicher Intelligenz. Das wird also kommen, oder? Die sagen, es wird kommen, wer ist das denn? Das sind die Autokonzerne und dahinter stehen massive wirtschaftliche Interessen. Wir aber sind die Bürger. Wollen wir uns wirklich sagen, dass wir keine Macht haben, diese Konzerne zu stoppen, wenn die entsprechende Wählerschaft dahinter steht? Das fände ich eine sehr traurige und auch eine Konsequenz, die die Demokratie sehr grundsätzlich in Frage stellt. Der Jurist Georg Borges. Ich würde sehr, sehr viel lieber die gleiche Frage, die unter dem Gesichtspunkt von Ethik diskutiert wird, unter dem Gesichtspunkt von Recht diskutieren, weil dann nämlich eine Rechtsfolge damit verbunden ist. Will heißen, wenn es ethisch richtig ist, wenn das autonome Auto jetzt lieber einen jüngeren statt einen älteren Menschen umfährt oder umgekehrt, dann würde das auf der rechtlichen Ebene sehr viel mehr Bedeutung haben, denn dann muss sich das Auto daran halten. Die Philosophie geht mit anderen Instrumenten an selbstlernende Systeme heran als Rechtswissenschaftler, Ingenieure und Informatiker. Eine juristische Person, mit der wir auf Augenhöhe verhandeln, so Katrin Misselhorn, kann Software nicht sein, schon allein deswegen nicht, weil sie keinen eigenen Willen besitzt, weil sie nicht über sich selbst reflektieren kann. Sie verweist auf den Utilitarismus von Kant und die Thesen des Wissenschaftlers und Science-Fiction-Autors Isaac Asimov in den 1940er Jahren. Und der hat ja gesagt, nein, das ist genau die falsche Vorstellung, dass wir eine Ethik für Maschinen daran orientieren sollten, welche ethischen Maßstäbe für Menschen gelten, sondern die muss ganz anders aussehen. Die drei Gesetze der Robotik, die er vorgeschlagen hat, war eben, dass ein Roboter niemals einen Menschen zu Schaden bringen oder gar töten darf. Zweiter Grundsatz, dass ein Roboter immer einem Menschen gehorchen soll, es sei denn, das widerspricht dem ersten Grundsatz. Und der dritte Grundsatz, dass ein Roboter seine eigene Existenz schützen soll, es sei denn, das kommt in Konflikt mit dem ersten oder zweiten Grundsatz. Hier ist also der Ansatz genau ein anderer, zu sagen, wir brauchen eine Ethik für Maschinen, die sich deutlich von derjenigen für Menschen unterscheidet. Und kritische Stimmen sagen, das ist doch eine Sklavenmoral. Bloß, dass man KI-Software nicht wie Sklaven strafen und einsperren kann. Oder doch? Man kann Roboter ganz gut einsperren und es wird derzeit diskutiert, ob das ein sinnvoller Ansatz ist. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass Sanktionsandrohung für selbstlernende Systeme etwas Sinnvolles ist. Na, Sie können einen Roboter ja für 5 Jahre ausstellen. Dann ist er 5 Jahre eingesperrt. Also können wir Computer bestrafen. Die spannende Frage ist, ob wir sagen, das ist ein Strafrecht. Du Computer hast jetzt die Qualität, die sonst nur ein Mensch hat. Geben wir dem Computer also die Qualität eines Rechtssubjekt oder sind wir da anthropozentrisch und gestehen das nur Menschen zu? Ich bekenne mich als Anthropozentriker. Ja, also wenn wir sozusagen eine Welt haben, wo der ganze Reichtum bei 1000 Computern versammelt ist und dahinter dann aber eine Clanfamilie steht, die die Welt beherrscht. Das ist nicht der Zustand, für den wir sowas wie Demokratie entwickelt haben. Und deswegen muss man gut aufpassen, ob der Schritt, Roboter zu Rechtssubjekten machen, wirklich zielführend ist für das, was wir eigentlich wollen. Damit ist all das, was in den 1980er Jahren als gehirnersetzende künstliche Intelligenz gehypt wurde und in den 1990er Jahren den Bach runterging, in neuer Form wieder auferstanden. Mit viel weniger hohem Anspruch als früher, fast bescheiden, aber umso heftiger. Künstliche Intelligenz oder künstliche Dummheit? Ein Beitrag von Maximilian Schönherr.